HR2 Kultur. Kompakt. Mit Dagmar Fulle. Gott versprach Abraham, Sodom nicht zu verderben, würde er nur 10 gerechte Menschen darin finden. In Deutschland, habe ich das Gefühl, reicht vielleicht ein einziger. Ich bin an einem Hochverrat beteiligt. Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Kann ich mit Ihnen rechnen? Ich stehe zur Verfügung. Ich mache alles. Alles ist ein sehr gefährliches Wort, Herr Oberleutnant. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir nicht alle so sind wie er. Sonst wird es immer Hitlers Deutschland bleiben. Ein Ausschnitt aus dem Film Operation Walküre, einem von vielen, dem vielleicht bekanntesten, über das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 und seine zentrale Figur Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, hier gespielt von Tom Cruise. Mehr als 20 Attentate auf Adolf Hitler gab es kurz vor und während der Zeit des Dritten Reiches. Das Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli war das letzte und es ist, ebenso wie alle anderen, gescheitert. Stauffenberg, Berufsoffizier der Wehrmacht, deponierte damals eine Bombe vor einer Besprechung im sogenannten Führerhauptquartier Wolfsschanze. Hitler wurde bei dem Anschlag nur leicht verletzt, die Hauptverschwörer noch am selben Tag in Berlin erschossen, alle anderen im Lauf des Jahres hingerichtet oder in den Tod getrieben. Zum 80. Jahrestag in diesem Sommer sind gleich mehrere Bücher erschienen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Attentat, seinen Protagonisten und den Folgen beschäftigen. Der Journalist und Autor Tim Pröse hat mit einigen der Nachfahren gesprochen für sein neues Buch »Wir Kinder des 20. Juli«. Es sind Menschen wie Ewald Heinrich von Kleist, Frauke Hansen, Klaus von Donani oder Berthold Schenk Graf von Stauffenberg. Menschen, deren Lebenswege geprägt waren und sind von den Geschichten ihrer Väter, die vielen Deutschen noch lange als Verräter galten. Menschen auch, deren Namen weit weniger bekannt sind als der Name Stauffenberg, der bis heute im Mittelpunkt steht, wenn es um den 20. Juli 1944 geht. Das möchte ich ja versuchen zu ändern. Ich möchte helfen, das zu ändern. Denn damit geht es schon los mit dem ersten Vorurteil, dass wir das in die Hände dieses einen Mannes legen. Natürlich war er der Mutigste und war bereit, sein Leben zu opfern, um Hitler zu töten. Vorher hatte er aber schon andere Offiziere angeworben, die das genau für ihn tun sollten, die gescheitert sind dabei. Auch die habe ich kennenlernen dürfen. Und eben die 200 Mitstreiter aus allen Teilen unseres Landes, egal ob von links, ob von rechts, aus dem Zivilleben, aus dem Militär natürlich, aus der Kirche, all diese haben sich aufgelehnt gegen das Unrecht. Das vergessen wir Deutschen zu oft und daran sollten wir am 20. Juli denken an Stauffenberg und diese vielen Männer und Frauen, die aufgehängt worden sind in Berlin-Plötzensee. Dieses Attentat vom Juli 1944 war ja keineswegs das einzige. Es gab allein 20, nur während Hitlers Amtszeit, auch schon einige davor. Warum ist dieses eine, dieses letzte von vielen, so sehr in der deutschen Geschichte verankert? Mhm. Ich höre oft die Kritik, dass Georg Elser der wahre Attentäter war oder dass die Menschen ihn lieber haben oder dass sie den Widerstand der Weißen Rose favorisieren gegenüber dem Militärischen des 20. Juli. Alles richtig, alles schön und gut, aber zu der Zeit im Jahr 1944 gab es nur eine Möglichkeit, Hitler zu beseitigen, nämlich von einem Offizier im Generalstab, der bis zu ihm vordringen konnte, bis in die Wolfsschanze. Und da kam ausschließlich aus diesem ganzen Verschwörerkreis nur Stauffenberg für in Frage. Und wenn er erfolgreich gewesen wäre, wären ja unglaublich viele Millionen Menschen gerettet worden. Nach dem 20. Juli 1944 sind noch mal so viele Menschen, sogar noch mehr Menschen, gefallen, ermordet worden in den Konzentrationslagern, als in den ganzen Kriegsjahren zuvor. Und das hat eben keine Sophie Scholl und kein Georg Elser aufhalten können. Leider nicht. Mit friedlichen Mitteln, mit Flugblättern nicht. Sondern es brauchte einen schneidigen Offizier, der so kaltblütig ist und die Bombe zu Füßen von Hitler abstellt. Du hast gerade schon mit dem Gedankenspiel angefangen. Was wäre gewesen, wenn? Ja, was wäre denn wirklich gewesen, wenn es gelungen wäre? Also hätte die Wehrmacht tatsächlich in Einigkeit die Macht übernommen? Oder hätte es vielleicht doch genügend Gefolgsleute von Hitler gegeben, die weitergemacht hätten wie bisher? Es gab ja durchaus noch viele, die an den sogenannten Endsieg geglaubt haben. Ja, Hitler hat es überlebt, das wissen wir alle. Und trotzdem ist der Umsturz im Bendlerblock am 20. Juli erstaunlich weit vorangeschritten. Obwohl er noch lebte und die Macht hatte, arbeiteten sich die Verschwörer weit vor. Und daran sieht man, dass sie wahrscheinlich im Falle des Todes von Hitler Erfolg gehabt hätten. Sicherlich wäre Generaloberst Beck der Präsident des neuen Deutschland geworden, aber der Kanzler war ja ein Hitler-Gegner auch von den Anfängen der Nazis. Karl Gördeler wäre ja Kanzler geworden, der schon 1933 sich öffentlich gegen die Nazis gestellt hat. Ein Sozialdemokrat wäre Innenminister geworden, Leber, so wollte es Stauffenberg. Es wäre ein vielstimmiges Kabinett gewesen. Wir wissen nicht, ob es zu einer Demokratie gekommen wäre, aber wir wissen, dass der Wahnsinn gestoppt worden wäre, dass Morden allein schon in den Konzentrationslagern von heute auf morgen eingestellt worden wäre. Dafür lohnt es sich doch darauf, stolz zu sein, dass es Männer gab, die ihr Leben hingaben, um das endlich zu stoppen. Und zwar von uns selbst, von uns, aus unserem Volk selbst. Wir Deutschen hätten uns gewehrt gegen unseren deutschen Führer. Das wäre doch etwas gewesen. Eine Frage, die du dir in dem Zusammenhang auch gestellt hast, wenn es rund 200 Menschen waren, die in irgendeiner Form an dieser Operation Walküre, an diesem Attentat beteiligt waren, wie konnten die einander überhaupt vertrauen in einer Zeit des Denunziantentums? Ja. Hast du eine Antwort gefunden auf diese Frage? Ich trete ja häufig an Schulen auf, an Hunderten von Schulen, und das versuche ich den jungen Leuten klarzumachen, dass es eben das freie Wort, was die Jugendlichen heute haben, nicht gab, sondern dass man nur über Umwege sich erkennbar zeigen konnte, dass man gegen Hitler war. Das ging der Weißen Rose schon so. Man konnte ja nicht für oder gegen Hitler fragen in der Uni oder in der Schule, sondern man musste zum Beispiel anders sprechen. Die Männer und Frauen der Weißen Rose als auch des 20. Juli erkannten sich an der anderen Sprache, an der humaneren Sprache, die nicht von den Nazis ausgehöhlt und erschüttert war. Sie erkannten sich an ihrer Bildung, natürlich an einer gewissen Herzensbildung auch. Es war eine Spurensuche, jemanden vertrauen zu können. Das war ein ganz schmaler Drahtseilakt. Und umso erstaunlicher, dass sich diese 200 Männer zusammenfanden, wo doch jedes halbe Wort schon hätte tödlich sein können. Ich denke, ein Restrisiko ist wahrscheinlich immer geblieben. Ne? Das ist es, aber es gab ja keinen Verräter. Bis zum 20. Juli hat ja niemand irgendetwas verraten. Auch erstaunlich. Die Kinder des 20. Juli, also die Nachkommen der Attentäter von damals, sind heute entweder verstorben oder sie sind alte oder sehr alte Menschen. Du hast mit allen tatsächlich selbst gesprochen. Das heißt, dieses Buch war offensichtlich ein Projekt, das sich über Jahre hinweg entwickelt hat. Wie bist du da rangegangen? Also warst dir schon bei deinen ersten Gesprächen klar, was daraus werden soll? Der Ehrenvorsitzende des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 44, der hat mir viele Türen geöffnet. Dr. Axel Sment ist auch einer der jüngsten, 80 Jahre alt. Und der hat dafür gesorgt, dass man mir Vertrauen vorab schenkt. Er war es auch, der mich mitgenommen hat zu dem Tag, ja, am 8. September eines jeden Jahres treffen sich ein Dutzend Kinder in dem Hinrichtungsraum in Berlin-Plötzensee unter den Haken, den Fleischerhaken, an denen ihre Väter aufgeknüpft wurden, an denen 200 Männer aufgeknüpft wurden. Sie treffen sich am Todestag, am 8. September jedes Jahr, und Axel Sment hat dafür gesorgt, dass ich da mit hingehen darf, obwohl ich die Männer und Frauen nicht kannte, die Kinder nicht kannte. Er hat gesagt, das schenke ich dir, du kommst einfach mit. Und man kann sich denken, wie aufgeregt ich war oder was das für ein Drahtseilakt war. Und ich wurde an dem Tag bereits beschenkt von dem großen Vertrauen, dass diese Kinder ausgerechnet in dieser Stunde, dieser Gedenkstunde, schon in einen hineingesetzt hatten. Wie hast du das erlebt, diesen Tag, diesen Moment? Ja, natürlich war ich äußerst zurückgenommen. Ich stand dort am Rand und dann beobachtete ich, wie jedes dieser Kinder unter den Fleischerhaken anfängt, seine Gedanken zu erzählen. Welche Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn man an dem Ort ist, an dem sein Vater qualvoll aufgehängt wurde. Die wurden ja nicht einfach erhängt, sondern mit Drahtseilen stranguliert, sodass der Tod lange dauerte. Und als die Kinder dann alle erzählten, an was sie denken, fingen sie an zu beten und dann fingen sie an zu singen. Großer Gott, wir loben dich. Und das war mein Zugang, mein Einlass in die Welt dieser Menschen, die die Flamme ihrer Väter in ihren Händen tragen, die sie von den Vätern weitergereicht bekommen haben und die bis heute lodert und strahlt und wärmt. Und von dieser Flamme erzählt mein Buch. Ist es nicht erstaunlich, dass diese Menschen, wenn du sagst, sie beten und sie singen kirchliche Lieder, den Glauben noch nicht verloren haben? Davon können wir nur lernen, wir, die wir zweifeln und den Glauben, vor allem den kindlichen Glauben verloren haben. Da konnte ich viel lernen und viel reden über Himmel und Erde. Meine Frage an jedes der Kinder war, ganz zum Schluss im Gespräch, dadurch, dass ich es meistens mit gläubigen Kindern zu tun hatte, war die Frage, Sie glauben also, dann müssen wir doch konsequent sein. Dann darf ich Sie doch fragen, werden Sie eines nicht zu fernen Tages Ihren Vater wiedersehen in einer anderen Welt? Und alle Kinder sagten ja. Natürlich, ich werde ihn wiedersehen. Ich freue mich darauf. Das sagte Berthold Graf von Stauffenberg, sagte, ja, sehr bald, ja, meinen heißgeliebten Vater werde ich sehr bald wiedersehen. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird, aber ich bin sicher, dass es so sein wird. Haben sich alle überhaupt noch an die Menschen erinnert, die ihre Väter waren? Also sie waren ja damals zum Teil noch sehr klein. Ja, das ist ganz erstaunlich, psychologisch, tiefenpsychologisch hochinteressant. Zum Beispiel bei der Frauke Hansen, die im Grunde, ja, die 2 Jahre alt war, die erinnert sich nur an 2 Begegnungen mit ihrem Vater, sehr innige Begegnungen, wo sie auf dem Schoß saß und er sie streichelte. Und dann ein anderes Bild, wo er wahrscheinlich aufbrach nach Berlin in der Nähe des 20. Juli und verschwunden war. Und sie hat ein gewaltiges Bild aus diesen beiden Begegnungen, die sie erinnert, zusammengesetzt und bewahrt in ihrem Herzen. Und wenn sie von diesen beiden Begegnungen spricht, lächelt sie und ist glücklich. Also so wenig kann ein Kind übrig haben, nur dieses Schämen, und trotzdem kann es so viel bedeuten. Genauso wie bei Axel Sment, der von seinem Vater ein Buch hat, das der Vater kurz vor seiner Hinrichtung in Sicherheit bringen konnte. Und an die Ränder dieses Buchs hat er für seine Frau und für seine Kinder letzte Worte notiert. Und Axel Sment blättert in diesem Buch immer wieder und fühlt sich seinem Vater, den er eigentlich gar nicht kannte, unglaublich nahe. Wenn du auf diese Gespräche zurückschaust, eine Art Bilanz ziehst, wie hat der 20. Juli, wie hat die Geschichte der Attentäter und ihre Folgen das Leben dieser Menschen beeinflusst? Völlig. Diese Leerstelle im Leben, Vaterseelen allein aufzuwachsen, die Mütter bekommen keine Rente, im Gegensatz zu der Witwe von dem Blutrichter Freisler, die bis ins 92. Lebensjahr die volle Rente bekam, bekamen diese Mütter Jahrzehnte keine Rente. Sie selbst, die Kinder, galten als Verräterkinder in der Schule. Und das hat ihr ganzes Leben geprägt. Es hat sie in meinen Augen, das würden die selber wahrscheinlich nicht so sagen, auch widerständig werden lassen gegen den Zeitgeist, der schon in den 50er Jahren gegen Stauffenberg war und Zerrbilder hervorgerufen hatte über die Männer und Frauen des Widerstands bis in unser Jetzt. Da haben diese Kinder, die ich begleiten durfte, ihr Leben lang dagegen gehalten. Und das im Wortsinn, sie haben Haltung gezeigt. Es geht ja nicht nur um Erinnerung, sondern auch ums Erneuern, so heißt das letzte Kapitel im Buch. Untertitel, die Flamme weiterreichen. Das ist ein Bild, was du oft und gern benutzt, dieses Bild von dem Feuer, das weitergereicht wird. Was können und sollen wir für unser Leben heute und für die Jetztzeit mitnehmen? Gerade auch in der aktuellen Lage, gerade nach dieser Europawahl. Wir sind zu Recht erschüttert, manchmal sogar wie gelähmt wegen unserer Zeit. nicht nur wegen der Wahlergebnisse, sondern wegen der neuen Diktatoren in Europa, wegen den Präsidenten der Supermächte. Wir wissen nicht, was in Amerika passieren wird. Mhm. Und wir verzagen manchmal. Und gerade dann, das geht mir selber so, wenn ich Angst habe vor dem Morgen oder verzage, dann vergegenwärtige ich mir das Vorbild meiner Kinder des 20. Juli und deren Väter. Und das ermutigt mich, das erfrischt mich regelrecht. Ich bekomme neue Kraft, neuen Mut, denn wir haben in Deutschland, Gott sei Dank, wunderbare Menschen, die all das, wofür wir jetzt Angst haben, schon einmal durchgemacht haben und durchstanden haben. Und zwar nicht in der Masse mitgeschwommen, sondern dagegen, gegen den Strom. Ist das nicht herrlich? Kann uns das nicht anstecken, selber Haltung zu bewahren und aufrecht zu gehen und uns nicht verdrießen zu lassen? Wir haben doch diese Leute. Wir haben Sophie Scheu, Georg Elser, Stauffenberg und seine Leute. Das ist doch wunderbar. Sagt Tim Pröse. Man spürt in diesem Buch immer wieder die Bewunderung, die Verehrung und die Demut, mit der er seinen Gesprächspartnern begegnet. Er führt nicht einfach nur Interviews, sondern er schafft wirkliche Nähe. Als Buchautor darf er parteiisch sein, darf sich gemein machen mit der guten Sache, mit diesen Menschen, ihren Lebensgeschichten, ihrem Wesen, ihrem Denken und der Erinnerung an ihre Väter. Darf seine Leser berühren. Sein neues Buch »Wir Kinder des 20. Juli« ist im Heine Verlag erschienen. Auf ganz andere Art widmet sich die Autorin und Dokumentarfilmerin Dörte Schipper dem letzten gescheiterten Hitler-Attentat in einem Roman. Er beginnt Anfang Juli 1944 in Berlin. Egon Reusler ist ein junger Offiziersanwärter, 22 Jahre alt. Er hat Philosophie studiert. Kaum etwas könnte weniger gelten in diesen Zeiten, in denen immer mehr Menschen in Deutschland klar wird, der Krieg ist längst verloren. Aber obwohl inzwischen die Alliierten in der Normandie gelandet sind und keine Aussicht mehr auf einen Sieg besteht, versetzt die Wehrmacht im von Joseph Goebbels ausgerufenen sogenannten totalen Krieg alle noch verfügbaren Männer an die Front. Auch Egon Reusler. Kurz bevor er abreisen soll, schickt ihn sein Kompaniechef auf einen Botengang in den Bendlerblock zu General Friedrich Olbricht, der zum Verschwörerkreis gehört. Damit treffen die fiktiven Figuren auf die historischen. Wie hat Dörte Schipper sich ihnen angenähert? Also das war so ein Prozess beim Schreiben, der eigentlich immer stärker wurde, dass ich gedacht habe, ich kenne die. Ich kenne Stauffenberg, ich kenne Olbricht, ich kenne von Haften. Es ist natürlich Blödsinn, ich kenne sie ja nicht, aber sie sind mir immer näher gerückt. Und man bastelt sich dann auch so ein bisschen so etwas zusammen. Hier liest man einen Satz, da liest man einen Satz und man versucht irgendwie sich daraus einen Charakter zu erschließen. Olbricht spielt in Ihrem Buch auch eine Rolle. Wie haben Sie da recherchiert? Also war das schwieriger, weil diese Namen eben nicht ganz so bekannt sind wie der von Stauffenberg? Ja, aber ich habe ganz bewusst mich ein bisschen mehr auf die anderen Figuren konzentriert. Weil wenn über den 20. Juli 1944 gesprochen wird, dann heißt es Stauffenberg. Mhm. Aber all die anderen Menschen, die nicht genauso wie er, aber ebenso wichtig und ebenso stark involviert waren, die wollte ich ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und dazu gehört für mich auch General Olbricht, der nun, das ist glaube ich unstrittig, auch als Kopfstratege galt, der die Walküre-Pläne umgearbeitet hat, um dadurch irgendwie den Putsch zu ermöglichen. Das sind jetzt zum einen die historischen Figuren und zum anderen gibt es in Ihrem Roman, sonst wäre es kein Roman, natürlich auch fiktive Figuren. Wie ist die Geschichte drumherum entstanden, also die Geschichte von den Geschwistern Egon und Paula und deren Familie? Also die Geschichte hatte ich zuerst in meinem Kopf und dann habe ich, ja, wie man es halt macht, drumherum die realen zeitgenössischen Figuren mit einbezogen. Weil ich das auch eine wirklich sehr, sehr große Chance fand, dieses für mich extrem wichtige Datum von mehreren Seiten zu betrachten, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und zwar die einer ganz normalen Familie, die den Kriegsalltag leben muss, mit allen Sorgen und Nöten, aber auch mit Skurrilitäten. Was mir auch wichtig war, dass es auch eine gewisse Leichtigkeit in diesem extrem ernsten Thema gibt, um wirklich möglichst viele Leute auch für diesen Teil unserer deutschen Geschichte zu begeistern. Ich höre manche Menschen schon ein kleines bisschen schmunzeln oder lachen, wenn ich sie sagen höre, na, wie man das halt so macht. So als wüsste das jeder und so als sei das ganz einfach. Aber das ist es natürlich nicht. Interessant finde ich, dass sie sich diese Familie zuerst ausgedacht haben. Auch dafür braucht man ja ein bisschen Anhaltspunkte vielleicht aus der eigenen Familie oder auch aus Büchern. Wie war das damals? Wie haben die Menschen gelebt? Wovon haben die geträumt? Wonach haben die sich gesehnt? Also, dass meine Protagonistin Paula ihr Pflichtjahr macht, ja, das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass ich über meine Mutter sehr viel über ihr Pflichtjahr auf einem Bauernhof gehört habe, vor vielen, vielen Jahren. Das mag sein, dass das so mit eingeflossen ist, Romane, die ich gelesen habe. Das ist ja manchmal so, dass man es gar nicht so genau selbst auf den Punkt bringen kann. Aber das war mir sehr schnell klar, dass Paula auf einem Bauernhof sein soll und dann natürlich zur Hochzeit ihres Bruders wieder zurück nach Berlin kommt und genauso in die Ereignisse verstrickt ist wie er. Was war Ihnen dabei wichtig? Also was sollten das für Menschen sein? Wie haben Sie sich die vorgestellt? Es gibt ja zum einen die sehr überzeugten und zum anderen die einfach wie viele auch in diesem Sommer 44 schon sehr, sehr stark zweifeln. Ich wollte irgendwie eine junge Frau haben, die politisch reift durch den Aufenthalt bei einem sehr, sehr aufgeklärten Gutsbesitzer. Ich wollte nicht den überzeugten Soldaten haben, also Egon, mein anderer Protagonist, der darf auch gerne zweifeln. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Er zweifelt am Krieg, er ist eigentlich Pazifist, das darf er aber natürlich nicht laut sagen. Er weiß, dass der Krieg eigentlich schon verloren ist und trotzdem muss er nach Russland an die Front. Das waren so Sachen, die mir wichtig waren. Sie beschreiben die Familie Reusler ja als sehr gespalten. Also da gibt es beide Extreme in dieser Familie. Gab es das oft, dass der Riss so mitten durch die Familien ging, dass man einander im Zweifelsfall auch ans Messer geliefert hat? Das habe ich tatsächlich ab und an gelesen. Es ist ja so, zunächst einmal fangen ja die Probleme an, weil der Onkel und die Tante zu Familie Reusler in die Wohnung zieht, weil sie ausgebombt sind. Es war leider eine alltägliche Geschichte. Und dass eine Familie sich überworfen hat aufgrund unterschiedlicher politischer Meinungen und Überzeugungen, das hat es mit Sicherheit des Öfteren gegeben. Wie groß war für Sie am Ende die Herausforderung, die historischen Figuren mit den fiktiven Figuren zusammenzubringen? Das war die größte Herausforderung bei dem Roman, aber es war auch die spannendste Herausforderung, genau das zu schaffen, ohne den realen zeitgenössischen Figuren den Respekt zu verlieren. Das war mir so wahnsinnig wichtig, weil es ist wirklich so, ich empfinde einen ungeheuren Respekt vor diesen Menschen, vor ihrem Mut, vor ihrer Entschlossenheit. Und sie einfließen zu lassen, das habe ich sehr behutsam versucht. Ich hoffe, es ist mir gelungen, ich glaube, aber es ist mir gelungen. Sie schreiben am Ende auch, dass Sie während des Schreibens die klassische Frage begleitet hat, was wäre gewesen, wenn das Attentat geglückt wäre. Was meinen Sie? Sie haben ja vorhin schon den Plan erwähnt. Hätte die Wehrmacht tatsächlich die Macht übernehmen, den Krieg sofort beenden können? Das war ja nun auch keine homogene Menschenmenge, die mit einer Stimme sprach. Also den Krieg beenden innerhalb von einem Tag ist für mich unrealistisch. Aber sie hätten natürlich alles dafür getan, dass der Krieg möglichst schnell beendet worden wäre und nicht noch 10 Monate lang gedauert hätte. 10 Monate, in denen Millionen Menschen noch gestorben sind. Soldaten an den Fronten, Häftlinge in den Konzentrationslager. Also wie viele Menschen hätten da gerettet werden können? Ein Machtwechsel, ich glaube, der wäre relativ schnell über die Bühne gegangen. Der war gut vorbereitet, obwohl es da natürlich innerhalb der Gruppe auch unterschiedliche Meinungen gab. Also es wäre erstmal eine Militärregierung gewesen, aber die einen wollten, dass diese Militärregierung bleibt, die anderen wollten irgendwie demokratischere Verhältnisse. Also da hätte es mit Sicherheit auch noch viel Dissonanzen untereinander gegeben, davon gehe ich aus. Aber es wäre doch alles besser gewesen als Hitlers weitere Herrschaft. Sagt Dörte Schipper, Autorin des Buches »Ein schwarzer Tag im Juli«. Dass Stauffenberg und seine engsten Vertrauten noch in der Nacht des 20. Juli im Berliner Bendlerblock erschossen werden, ist bekannt. Trotzdem bietet dieser Roman ein spannendes und berührendes Leseerlebnis, weil er die Hintergründe, die Planung und das letztliche Scheitern des Attentats in Beziehung setzt zu den Menschen, die den Kriegswahnsinn unter Einsatz ihres Lebens beenden wollen. weil er von einer Familie zwischen Verantwortungsgefühl und Überlebenswillen erzählt und weil er Geschichte und Fiktion gekonnt miteinander verbindet. Erschienen ist er im Pieper Verlag. Und das war HR2 Kultur Kompakt. Mein Name ist Dagmar Fulle.